Du bist hier ganz auf dich allein gestellt. Es gibt keine heile Welt, keine Gnade und man regelt seine Scheiße selbst. Deine Feinde machen Staub aus deinen Knochen, das Braun in den Socken und Vertrauen wird gebrochen. Und darum ist das Geld mein einziger Freund. Denn wenn du wieder Scheiße frisst, dann bleibt niemand treu. Die Straße macht dich groß und die Straße macht dich klein. Leider kannst du das Gewicht auf dieser Waage nicht verteilen. Dir wird immer nur erzählt, dass du es rausschaffen kannst. Doch das Ghetto hat keinen Schalter, den du ausmachen kannst. Es ist in dir drin, weil es dich verfolgt wie ein Schatten. Die Straße interessiert sich nicht für goldene Platten. Es zählt dir, wer du bist, was du machst, wen du fixst, weil du einen Haftbefehl statt Auto zum 18. kriegst. Wenn du am Boden liegst, dann fallen alle über dich wie Leichenschänder. Und darum bin ich Einzelgänger. Hier im Ghetto gibt es tausend Storys über dich. Menschen lügen, aber lila Scheine lügen nicht. Und selbst die allergrößten Feinde grüßen sich. Menschen lügen, aber lila Scheine lügen nicht. Hier im Ghetto gibt es tausend Storys über dich. Menschen lügen, aber lila Scheine lügen nicht. Und selbst die allergrößten Feinde grüßen sich. Menschen lügen, aber lila Scheine lügen nicht. Und du verlierst dich hier im Ghetto wie im Labyrinth. Scheiß auf morgen, du weißt heute nicht mehr, was es bringt. Denn wenn jeder statt zu reden eine Waffe nimmt, bleibt dir nur noch drauf zu achten, dass die Kasse stimmt. Ich hab die Straße in mir, hab die Straße studiert. Du wirst als Kind von den Gangs als Soldat rekrutiert. Es gibt keine Freunde hier im Herzen von Berlin, denn du bist hier draußen gerade so viel wert, wie du verdienst hier. Und auch ohne Schulabschluss tankst du hier den Arm, geh mit Super Plus. Keiner ist dein Bruder nach einem Bruderkuss. Bester Freund, größter Feind, lach dir ins Gesicht. Nimm dich in den Arm und verpasst dir einen Stich. Hier, das ist das Leben, Junge, siehst du, wie die Krähen kreisen? Weil dich hier jeden jagen, darfst du niemals stehen bleiben. Es gibt keine Freunde, keine Brüder, keine Kumpel. Es ist Fressen und gefressen werden hier im Dschungel. Hier im Ghetto gibt es tausend Storys über dich. Menschen lügen, aber lila Scheine lügen nicht. Und selbst die allergrößten Feinde grüßen sich. Menschen lügen, aber lila Scheine lügen nicht. Hier im Ghetto gibt es tausend Storys über dich. Menschen lügen, aber lila Scheine lügen nicht. Und selbst die allergrößten Feinde grüßen sich. Menschen lügen, aber lila Scheine lügen nicht.